Die Massenmedien der Welt melden die bewundernswerten Ereignisse in Korea als aktuelle News. Sie meinen nämlich, eine neue Atommacht sei entstanden und habe den nuklearen Knüppel der USA zerbrochen. Die USA, die andere Länder mit Atomwaffen bedroht hätten, seien über die Atomwaffen und Raketen Koreas erschrocken und reden von der Strategie für die Verteidigung des eigenen Territoriums. In der Welt sei heute solche unglaubliche Realität zu erleben. Jedes Mal, wenn die mächtigen Hightech-Kriegsrüstungen Koreas der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, erscheinen tagtäglich auf den ausländischen Internet-Homepages die Beiträge über die TVJK. Sie betonen, die Atomwaffen Koreas seien das einzige Mittel, das die USA in Zaum halte. Als Atommacht sei Nordkorea in die Reihe der großen Mächte gerückt. Die Persönlichkeiten der ausländischen Parteien und Organisationen, die Experten vieler Länder, die russische Internetzeitung Sputnik, der chinesische Satellitenfernsehsender Shenzhen und weitere Massenmedien meinen ratend, angesichts des Umstandes, dass Korea zu Präventivschlag gegen die USA fähig sei, sollen die US-Truppen aus Südkorea abziehen, wenn diese nicht wie Nacktfalter verbrannt werden wollen. Trump solle nicht die feindselige Korea-Politik der früheren Administrationen wiederholen.